bin ich der Boss. Da helfen keine Willen und kein Respektlos. Und auch mit gutem Willen komm ich nicht davon los. Arazara, das sieht nicht mal so gut wie Hugo Zuru, was nicht zur Sache tut. Was guckt ihr denn so komisch, was guckt ihr denn so bös? So ein schönes Urgel, das ist doch bravourös. Meine Sprache mag, sie ist nicht etwa klein. Die Leute aus dem Bundestag versteht ja wohl auch keiner. Was ist denn heute noch ernst? Das Leben ist so witzig, pass auf, dass du das lernst. Und mach dir keine Sorgen, doch zu sorglos sei er nicht. Vielleicht bist du schon morgen wegen Itzby vor Gericht. Ihr deckt euch stolz mit Bildung ein und kauft euch teure Lyrik. Dann könnt ihr eingebildet sein, mir wäre das viel zu schwierig. Schwuri, wie hätten sie's denn gern? Etwa Eier, ich lass mich gern belehren. Intellektuellen, die finden es so schön, denn die Intellektuellen tun eh nie was verstehen. Inspiri, das habt ihr jetzt kapiert, ist ja an sich recht wenig, doch wie wenn man's verliert.